1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wenn ihr es auch nicht glaubt, aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Der erste Anruf heute Nacht heißt David und der ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ahoi. Über was reden wir? Ich wollte nichts vorwegnehmen. Bei mir geht's also pauschal gesagt um Frauen im Gefängnis. Zumindest bewegt mich das momentan sehr. Frauen im Gefängnis? So generell Frauen im Gefängnis? Nein, da speziell schwangere Frauen. Speziell schwangere Frauen? Ja, warum? Richtig. Allein, weil ich, wie gesagt, selber davon betroffen bin, oder das ist auch der Grund meines Anrufes. Ja. Da geht es darum, dass meine Freundin schwanger ins Gefängnis kam und dann... Und ist auch noch im Gefängnis im Moment? Sie ist auch momentan nicht im Gefängnis, aber sie verbüßt ihre Haftstrafe. Das ist da in dem Fall eine Mutter-Kind-Einrichtung, so nennt sich das. Ist das eine Art offener Vollzug oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, inzwischen ist das der offene Vollzug. Ja, also das Kind ist da. Richtig, genau. Weswegen ist deine schwangere Freundin denn ins Gefängnis gekommen? Das war, soweit ich das weiß, Urkundenfälschung und Betrug, beziehungsweise ein Bewährungswiderruf. Du sagst, soweit du das weißt, sprecht ihr nicht offen darüber? Ja doch, wir sprechen schon sehr offen darüber. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das soweit stimmt. Aber ich, wie gesagt, bin da immer noch sehr skeptisch, was überhaupt auch die Entscheidung der Richter angeht, eine schwangere Frau ins Gefängnis zu stecken. Mhm. So. Wie ist es ihr denn im Gefängnis ergangen? Also da laufen ja verschiedene Geschichten ab. Also nicht nur das, was man so über die Medien erfährt, ist immer richtig. Also ich bin auch da zu Besuch gewesen und es erging mir soweit relativ gut, möchte ich sagen. Also relativ ist dann natürlich der richtige Besuch. Wie lange war sie denn im Gefängnis? Oder wie lange ist sie schon, so muss man fragen. Also sie sollte voraussichtlich ein Jahr sitzen, also so gesagt. Und sie sollte auch nächste Woche über einen sogenannten Zweidritteltermin entlassen werden. Du sagst sollte, wird das nicht sein? Nein, das ist in dem Fall nicht so, weil da auch noch eine weitere Haftstrafe hintangehängt wurde. Das wären da 40 Tage, 10 Euro Tagessatz, so nennt sich das. Ja, warum nochmal eine Strafe angehängt? Da, weil während sie inhaftiert war, eine Leistungserschleichung von der Staatsanwaltschaft noch irgendwie festgestellt wurde. Beziehungsweise, Was heißt das? Das ist Schwarzfahren. Was? Schwarzfahren? Schwarzfahren ist der Begriff, der da... Wie, das hat man, wie kann sie schwarzfahren, wenn sie im Gefängnis sitzt? Nicht währenddessen, sondern wie gesagt, das ist da von der Staatsanwaltschaft aufgenommen worden, beziehungsweise die Anzeige lief erst, während sie auch im Gefängnis war. Nochmal zu der Grundstrafe, zu der Grundtat zurückzukommen. Ja. Urkundenfälschung, was hat sie gefälscht? Also da war sie wohl in der Zeit, wo sie das getan haben soll, in einer sogenannten Drückerkolonne beschäftigt. Mhm. Und da war das auch so, dass sie da aus diesen Fängen in Anführungsstrichen halt raus wollte. Und ihr wurde dann auch Verschiedenes angelastet, wie zum Beispiel Aufträge gefälscht zu haben, beziehungsweise Daten dann übernommen zu haben. Hat sie Aufträge gefälscht? Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, das ist auch so... Was sagt sie dir denn? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, wenn, dann auch nicht vorsätzlich der Fall war. Sie ist an sich nicht der Typ, auch wie ich meine. Ja. Ich merke, du möchtest nicht so ganz gerne über ihre... Ich bin Tat sprechen. Und bin im Moment auch etwas perplex, weil ich zur Sendung durchgekommen bin an dieser Stelle. Ich bin ein echt großer Fan und auch von Curse sogar. Ich verfolge... schöne Grüße an ihn. Ist, glaube ich, noch im Studio drüben. Ja. Ja, David, also, aber die deine Grundthematik war ja schwangere Frauen im Knast. Genau, so, um auch da auf den Punkt zu kommen, stimme ich damit etwas schwer. Momentan zumindest auch. Da ist es so, dass das ja auch sowieso also schwangere Frauen sehr sehr schwierig. Also für mich ist das sehr schwer zu abstrahieren, weil da auch natürlich auch ein zweites Lebewesen sehr ohne Einfluss. Du hast natürlich recht. Ich kann ja den Fall deiner Freundin überhaupt nicht beurteilen. Den legen wir dem mal zur Seite. Generell muss natürlich auch eine Frau strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie etwas getan hat, auch wenn sie schwanger ist. Da sind wir uns ja einig. Ja, klar. So, die Frage, wie man da mit der Frau in dem Knast umgeht. Wenn du aber sagst, dass man sie da ganz ordentlich behandelt hat, ist das ja schon mal ein guter... Sie hatte regelmäßig zu essen und zu trinken und da ist es natürlich, finde ich eigentlich auch selbstverständlich, abgesehen von den anderen Umständen, dass halt auch Umschluss stattfindet, sprich man Kontakt zu anderen Häftlingen oder dass sogar verlangt wird, halt auch aufgrund dieser guten Führung, dass man da sich sowas wie ein soziales Umfeld schafft, wobei da auch, Das Kind ist dann im Knast geboren. Nein, da ist sie, durfte sie in ein umliegendes Krankenhaus, das ist da Köln gewesen, das Kind entbinden, da auch ohne Beamte. Also da war das von Bitte? Warst du dabei? Ich war dabei, ich war dabei. Ich würde auch sagen, das ist einer meiner glücklichsten Momente des Lebens. Ist ein Junge? Oder Mädchen? Das ist ein Mädchen. Letizia im Namen. Aber das heißt, jetzt steht ja in Aussicht, dass sie, auch wenn diese eine Strafe noch angehängt wird, dann doch bald nach Hause kommen wird können? Ja, es ist möglich, also dass da, weil es auch eine sogenannte Ersatzfeierstrafe ist, dass sie da alles auf einmal zahlen könnte, beziehungsweise man da vielleicht auch noch mit der Staatsanwaltschaft irgendwie vereinbaren kann, dass eine Ratenzahlung oder so. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Bald 2 Jahre. Ja. Ist das Ihre erste Haftstrafe gewesen oder Ihre erste? Ja, das ist Ihre erste Haftstrafe. Ja, habt ihr denn jetzt einen guten Plan gemacht? Ist ja wichtig, dass wenn sie rauskommt, dass alles dann in ordentlichen Bahnen läuft. Das ist also mit einer der Schwierigkeiten, weil da also auch nie genaue Daten genannt werden, beziehungsweise das auch schon von vornherein meiner Meinung nach ein sehr intrigantes Vorgehen war, weil auch da gesagt wurde, sie käme sofort irgendwie in den offenen Vollzug und so weiter und so fort, wobei das da auch irgendwie einen riesen Rattenschwanz hinter sich zog. Okay, und reden wir jetzt noch nicht um ein paar Tage, um ein paar Wochen, so generell die Perspektive danach. Was ist denn so geplant? Also wir haben schon vor, zusammenzuziehen und natürlich als Familie auch zusammenzuleben. Also bis dahin sind uns natürlich ziemlich viele Steine in den Weg geräumt worden. Ja. Was machst du in so einem Beruf, David oder David? Ich bin im Moment arbeitslos, beziehe da Hartz IV geschimpft, habe meine Fachhochschulreife im sozialen Gesundheitswesen gemacht, Also mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik und bin eigentlich auch mehr auf der Suche. Das heißt, da kann sich noch was ergeben demnächst und das wollen wir hoffen. Ich bin auch nicht untätig. Also ich möchte natürlich auch meinem Kind nicht suggerieren, dass es okay ist, von der Hand in den Mund zu leben, beziehungsweise David, dann bleibt mir jetzt erstmal deiner Freundin schöne Grüße zu wünschen und alles Gute für sie und das Kind natürlich auch. Ja, und dass ihr dann, und wenn sie dann draußen sein wird, dass ihr richtig gut durchstartet und dass du auch eine Arbeit findest und dass sich das alles wieder alles fügt. Das wünsche ich euch wirklich. Ja, die Hoffnung besteht auf jeden Fall. An dieser Stelle Grüße auch an meine Freundin. Es kann sein, dass sie zuhören. Ein Kuss an Letizia. Sehr gerne, genau. Lieber David, alles Gute. Grüße ans Team. Tschüss. Ja. So, und es geht weiter mit Axel. Und Axel ist 57. Guten Morgen. Hallo Domian. Axel, um was geht's bei dir? Ja, mir geht's um das gestrige Thema. Mein Job hat mich kaputt gemacht. Ja? Das ist bei dir der Fall? Das ist bei mir der Fall, ja. Mhm. Immer noch. Was für einen Job hattest du oder hast du? Ich bin 36 Jahre beim Zoll gewesen und davon die letzten 1,5 Jahre bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Finanzkontrolle Schwarzarbeit, was ist denn das? Das ist eine Organisation im Bereich der Bundesfinanzverwaltung, die Schwarzarbeit versuchen, in ordentliche Bahnen zu lenken. Was heißt das konkret? Wie versuchen die das? Ja, in dem sie die gesamte Wirtschaft kontrollieren. Ach so. Leute beschäftigt werden, die im Grunde genommen ohne Arbeitserlaubnis beziehungsweise gefälschte Papiere in Deutschland arbeiten. Ich verstehe. Das heißt, dann kommt ihr angefahren zum Beispiel zu einer großen Baustelle. Das sind zwei Abteilungen von uns, ja. Okay. Und kommt natürlich unangekündigt auf die Baustelle und dann wird kontrolliert, wer rechtens arbeitet oder wer sich da reingeschmuggelt hat. Ja, richtig. Ja. Oder reingeschmuggelt wurde. Oder reingeschmuggelt wurde. Ja. Genau. Nun könnte man im ersten Moment sagen, naja, ist das ein Job, der einen kaputt macht? Mich hat der Job kaputt gemacht, weil ich es zum Schluss moralisch oder seelisch nicht mehr verkraftet habe. Warum? Das ist doch okay, wenn man prüft, ob alles rechtens ist. Grundsätzlich ist das richtig, nur es hat mir einen seelischen Knack versetzt. Erklär mal, warum. Ja, das ging dann hauptsächlich um Hartz-IV-Empfänger, die dann zu einer Anhörung vorgeladen wurden und erklären mussten, was sie für Einnahmen und Ausgaben hatten. Mhm. Und da waren meiner Meinung nach doch schon Leute dabei, denen jeder Euro wehtat, den man ihnen wegnahm. Mhm. Die dann, also hat dir das persönlich leid getan? Das hat mir persönlich nachher so leid getan, dass ich in den Dienst einen Nervenzusammenbruch hatte. Ach. Kann es sein, dass du auch so ein bisschen hin und her gerissen bist, dass der Vernunftsmensch Axel sagt, das muss man so regeln und das muss man kontrollieren? Heutzutage bin ich der Meinung, ja. Aber der Herzmensch sitzt dann vor den Leuten, die wenig Geld haben und die gucken einen vielleicht dann auch verzweifelt an und... Das kommt aber daher, weil ich selbst in einem Haushalt aufgewachsen bin, von sozialer Hilfe lebte. Ah ja, das heißt, du kannst das nachfühlen. Ja, ich kann das nachfühlen. Das heißt, du warst in einem Dilemma. Du musstest als Beamter, musstest du so handeln und es ist auch richtig so, dass sowas gemacht wird. Ja. Aber dein Mitgefühl, sagen wir es mal so, ging so weit, dass ich umgekippt bin. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja, dazu kam dann auch noch die Bevormundung durch Vorgesetzte. Mit denen du kein gutes Verhältnis hattest. In dem Augenblick nicht mehr, richtig. Ja. Bist du mehrfach zusammengebrochen? Ich bin dort einmal zusammengebrochen und dann während der Ruhe, also als ich im Ruhestand war, bin ich noch zweimal zusammengebrochen. Das kommt aber durch einen Wirbelsäulenschaden bei mir. Was heißt denn da zusammengebrochen? Bist du ich bin regelrecht zusammengeknickt. Also ich hatte ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten gehabt, weil ich vielleicht auch so dumm gewesen bin, 5 Minuten vor der Mittagspause eine Zeitung zu lesen. Und da wurde ich dermaßen, ich sag, zusammengestaucht. Achso, das war aber nicht in Anwesenheit der Schwarzarbeiter. Nein, das war zu zweit. Das war zu zweit. Ja. Gibt es denn wirklich sehr viel Schwarzarbeit in Deutschland? Nimmt immer mehr überhand. Und, immer mehr. Die Bezüge und so weiter, Gehälter, das fällt im Grunde genommen gegenüber der Preissteigerung. Das habe ich nicht ganz verstanden. Sehe ich. Erklär nochmal. Also es nimmt überhand, es werden immer mehr Schwarzarbeiter, weil? Weil die Leute gezwungen sind, was zu verdienen. Weil Hartz IV da nicht ausreicht? Richtig. Mhm. Zumindest teilweise. Ja. Denn es gibt ja Leute, die verstehen auch mit dem wenigen auszukommen. Ja, hört man ja auch immer wieder. Ja. Da ist man natürlich immer wirklich hin und her gerissen. Als ganz sachlich denkender Mensch sagt man, das darf nicht sein, weil dann ist das ganze System kollabiert. Aber du hast die Menschen, deswegen kann ich das schon erahnen, du hast sie dann gesehen und hautnah erlebt. Sie haben mir leid getan teilweise. Mhm. Du sagst, du bist jetzt im Ruhestand oder vor? Im Vorruhestand. Ich bin aufgrund meiner Krankheit in den Vorruhestand versetzt worden. Ja, das heißt, du musst dann auch mit finanziellen Abstrichen rechnen, oder? Das ist etwa ein Drittel meiner Bezüge. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist richtig, ja. Gab es denn nicht die Möglichkeit für dich dann wieder in ein anderes, du hast 36 Jahre, sagst du, warst du beim Zoll, wieder in den normalen Zolldienst zurückzugehen? Da habe ich Angst vor heutzutage. Ach, warum? Durch diesen seelischen Knacks teilweise auch mein Selbstwertgefühl verloren gehabt und habe heute noch Bedenken, eine verantwortungsvolle Tätigkeit auszuführen. Ach. Ich hab da großen Respekt vor, was du sagst. Dennoch fällt es mir so schon ein bisschen schwer, das zu verstehen, dass einen das so mitnehmen kann. Das war im Nachhinein, wie gesagt. Das war mir erst ungefähr nach einem halben Jahr bewusst geworden. Mhm. Und so nachhaltig mitnehmen kann, dass du auch an anderer Stelle keine Verantwortung mehr übernehmen kannst. Morgen hat, noch nicht, nein. Hat das irgendwie mit deinem Leben, deiner Geschichte, mit deinem aktuellen Leben auch zu tun? Bist du sehr, auch mit meiner Krankheit zu tun, ja. Du hast es gerade schon angedeutet, das ist eine Rückenerkrankung. Bei mir sind sämtliche Bandscheiben kaputt. Ah, ja gut, das ist natürlich auch eine sehr, sehr belastende Erkrankung. Ja? Das stimmt auch, ja. Mhm. Dieses, was du jetzt von dem Kontrolldienst erzählt hast, ja. Da waren ja immer Kollegen dabei, das machen ja viele Beamte. Gibt es da welche, die auch so empfunden haben wie du? Oder standst du da ziemlich allein? Die nur nicht geäußert haben, richtig. Bitte? Die haben das nur nicht geäußert. Also du hast es denen schon angesehen, dass es denen auch leid tat? Ja, mhm. Ja. Ich darf da nicht mehr zu sagen. Ich verstehe. Hättest du theoretisch eine Lösung für dieses Problem? Für mein Problem oder für das Problem der Finanzkontrolle? Für das Problem der Finanzkontrolle. Die Organisation besteht zu Recht. Das kann ich nur aus vollster Überzeugung sagen. Das meinte ich jetzt so, ja. Also, denn es betrifft ja Wirtschaftszweige, die es wirklich nicht nötig haben, Leute in der Schwarzarbeit zu beschäftigen. Genau, die sollten lieber ordentliche Arbeitsplätze schaffen. Ja, richtig. Und dann wäre es den Leuten noch besser gedient. Ne? Und der deutschen Wirtschaft auch. Und der deutschen Wirtschaft auch, du hast völlig recht. Axel, interessanter Aspekt, das habe ich so auch noch nie gehört von jemandem, der in einem solchen Bereich arbeitet. Danke dir sehr für den Anruf. Ja, nichts zu danken. Und wünsche dir natürlich von Herzen auch gute Besserung. Ja, danke schön. Alles Gute. Ciao. Tschüss, Axel. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr uns hier im verrückten Köln erreichen wollt, dann meldet euch. Wir sind live hier bei 1Live und im WDR Fernsehen 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Dieter und Dieter ist 74. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Dieter. Wie um alles in der Welt machst du es, dass du immer noch so jung aussiehst? Ah, das so jung sieht ich noch nicht mehr aus, du lieber Himmel. Also, danke für das Kompliment, aber was ist dein Thema? Ja, mein Thema kommt gleich. Ich habe schon gedacht, das Einzige, was sich lediglich bei dir verändert hat, ist, dass du deine Limonade heute aus dem Glas trinkst, ja, gegenüber früher der Flasche. Das ist aber schon so lange her, Mensch. Das ist 10 Jahre her. So, und jetzt habe ich in einer Sendung mal gehört, dass es hieß, Domian gibt es seit 15 Jahren. Ja, genau. Diese Sendung, ja. Mhm. 16 Jahre jetzt. Aber jetzt frage ich dich. Ich glaube, und das habe ich deinem Redakteur gesagt, dich schon auf der Straße gesehen zu haben mit diesem Chevrolet-Auto, und zwar im Jahr 1970. Jetzt sagt mir aber dein Redakteur, nein, da wärst du gerade 10 Jahre alt gewesen. Nein, dieses Auto, was im Vorspann läuft, das habe ich leider nur fahren dürfen für die Aufnahmen des Vorspanns. Das hat sich unsere Requisite hier im WDR ausgeliehen. Ja. Und dann fuhren die Kamerateams so um mich herum und da haben wir das gefilmt. Das ist ein Yellow Cab, das ist ein altes New Yorker Taxi. Nein, nein, das habe ich privat nie gefahren und auch nicht vorher gefahren. Schade. Nein, nein, das da muss ich leider enttäuschen. Ich bin damals hinter dir hergefahren, vom Ubierring bis zum Barbarossaplatz. 1970. Da bin ich abgebogen. Ja, aber jetzt frage ich dich, wie kann das denn sein, wenn du 1970 10 Jahre alt warst? Ein bisschen dann älter war ich. Das Auto nicht gefahren. Nein, nein, also das war eine Täuschung dann. Das habe ich das trotzdem verwechselt. Vielleicht, vielleicht, ja. Ja, ja, das ist ja ein Ding. Ja, kann aber passieren, ist ja nicht schlimm. Ja, ja, ja. Lieber Dieter, ich war dermaßen überrascht. Aber sag mal, vielleicht machst du das 1Live erst 15 Jahre und warst vielleicht früher im Radio? Ja, das war ich schon. Ich war lange im Radio vorher. Na also, dann haben wir es doch. Dann kannte ich dich doch unbedingt aus dem Radio. Aber wer hat dann das Auto gefahren? Muss dann doch später gehen. Ja, das war später und das bin ich. Ich habe das auch nie privat gefahren. Ja. So, mein lieber Dieter, das war die Frage. Das war die Frage, das war alles, was ich sagen wollte. Dann wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass ich klar geantwortet habe. Mach es gut. Alles Gute, tschüss. Mach deine Sendung weiter so und auch deinen Redakteuren alles Gute. Das richte ich sehr gerne aus. Auf Wiederhören, Dieter. Tschüss. Und hier ist Alexandra. Alexandra ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Alexandra. Gleich bitte vorweg, nenn mich bitte Angelika. Angelika. Dann fühle ich mich angesprochen. Angelika ist mein echter, der andere ist der zweite Name. Sehr gut. Und aus unerfindlichen Gründen habe ich damals vor eineinhalb Wochen Alexandra angegeben. Ist ja wegen Identität, ist ja ganz egal. Aber 62 stimmt, ne? Alles stimmt. Mhm. Beide Namen stimmen, nur Angelika. Und mein Mann hat mich meist immer nur Schnucki gerufen. Und darum hätte ich gerne jetzt Angelika, dann weiß ich, dass ich gemeint bin. Natürlich. Also Domian, ich freue mich, in Anführungszeichen, man freut sich, dass ich durchgekommen bin, weil wenn ich mit dir spreche, ist das für mich wie mit einem guten Freund. Und ich wollte dir jetzt erzählen, ich hatte am 11. Februar das Glück gehabt, durchzukommen zu dem Thema, zu diesem Tag habe ich Angst. Mhm. Und da habe ich dir erzählt, dass mein Lebenspartner am nächsten Tag, also am Freitag, dann ins Pflegeheim kommt. Wir haben miteinander geredet. Ja, ich habe erzählt, ich habe einen Arm. Ja, genau. Er hatte den Verkehrsunfall in Köln. Ja, genau. Du hast mir so viel Mut zugesprochen, weil ich sagte, ich habe Angst davor, wenn ich nicht bei ihm bin und ich habe noch viel. Nee, wenn ich bei ihm bin, wenn er stirbt, und noch viel mehr Angst, wenn ich nicht dabei bin. Du hast von Geburt aus, glaube ich, wenn ich mich errichte, in einen Arm. Ja, das genau. War eine Abschnürung im Mutter. So war das. Mhm. Und es stand bevor, dass dein Partner in den Pflegeheim kommt. Ja, den Tag, in der Nacht hatte ich dich angerufen. Mhm. So dumm, ja, nun war er 8 Tage im Pflegeheim und nun ist er verstorben. Mhm. Sagst du nochmal den Zuschauern, die damals nicht dabei waren, was genau er hatte? Ja, er ist letzten Endes an seinem Krebs leiden, an Prostatakrebs gestorben. Mhm. Er ist im Endstadium erst zum Urologen gegangen, es war alles zu spät. Mhm. Aber er hatte, wie gesagt, eine gute Studie an der Uniklinik Köln verabreicht bekommen, was beinhaltet, dass die Knochen gestärkt werden mit der monatlichen Infusion. Mhm. Und die ist durch diesen Verkehrsunfall im April 2008 in Köln unterblieben und Bluttransfusion und sowas. Es war nicht mehr das Gleiche. Und wohl also nicht es, mehr so es viel. Gab dann tragischerweise auch noch einen Verkehrsunfall. Ja, ganz schlimm, der uns die letzten 3 Jahre Lebensqualität genommen hat, weil es waren nur Krankenhausaufenthalte, Keime im Bein etc. Mhm. Dieser Verkehrsunfall, vielleicht auch nochmal einen Satz dazu. Wie war er verletzt? Ja, das Bein, das war nicht quer gebrochen, sondern ganz aufgeschlitzt vom Knie bis unten und die Nerven durchtrennt. Mhm. Und dann hatte man ihn das, ich glaube 27 Grad war das krumm angenäht hier in unserer Stadt. Ja. Und dann habe ich Visite gesehen und an die MH Hannover geschrieben, weil die Sache mit ganz guter Computertechnik und ausgezeichneten Ärzten können die fast alle Knochenbrüche richten. Ja. Und bei dieser Öffnung des Beins haben wir festgestellt, dass er hier in unserer Stadt schon Keime drin hatte. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre das Bein wohl verfault. So zu dieser Zeit hatte er aber schon den Krebs. Ja. Mhm. Das heißt, dieser Mann, und das wird jetzt auch nochmal so allen klar, war extrem krank, schwerst ja, krank. Ja, leider. Ja. Jetzt ist er verstorben. Jetzt ist er verstorben. Wann genau ist er verstorben? Er ist verstorben am 20. Februar, das war die Nacht von Sonnabend auf Sonntag um 2.15 Uhr. In der Nacht? Ja. Warst du dabei? Ja, und das wollte ich dir jetzt erzählen. Ja, erzähl mal. Also, ich habe ihm nachmittags noch über unseren Hausarzt, da sagte der Pfleger noch, wo sollen wir das Medikament herkriegen? Das kriegen wir erst Montag früh. Ich habe darum gebeten, dass man ihm was gibt gegen Austrocknen. Er hat immer mit offenem Mund geatmet. Ne? Mhm. Und da reicht nicht die Lippen mit Honig oder Butter, was man mir gesagt hat, einreichen. Der trocknet ja von innen aus. Das wissen wir ja, wenn wir Schnupfen haben. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich fahre zum Hausarzt hin. Das war auch ganz freundlich alles. Ich habe diese NaCl-Lösung besorgt. Und die hat man ihn dann, weil er vorher 48 Stunden nicht geschlafen hatte, immer nur geatmet und offene Augen, hat man ihn um 17.30 Uhr angelegt. Sonnabend, und da hat er auch dann endlich geschlafen. Und als ich um 22 Uhr wieder rüberging, das Pflegeheim ist nur 1 Minute von unserer Wohnung entfernt, schlief er. Da bin ich mit meinem Sohn auf Zehenspitzen wieder raus, Mund so ganz leise, und bin zu der Pflegerin hin gegangen und habe gesagt, sobald mein Mann nur unruhig ist, nicht wenn er nur aufwacht, wenn er nur ein bisschen unruhig ist, sollen die mich bitte sofort anrufen. Ja. Dann kam ein Anruf um 0 Uhr, ja. Sagte sie mit ganz feiner, netter Stimme, Sie haben ja gebeten, wir sollen Sie anrufen, wenn ich sage, ich komme schon, wir können drüben reden. Wir sind rübergeflogen und er war wieder wie vorher, wir wollten ihn in den Schlaf gönnen, er hätte vor 48 Stunden nicht schlafen können. Wieder unruhig, ganz unruhig. Und da wir nie wussten, mein Sohn und ich, ob wir Michael noch erreichen, hat mein Sohn viele Tage immer ganz feine Gitarrenklänge gespielt. Die beiden hatten ja sonst E-Gitarre, Blues und Jimi Hendrix gespielt. Und da hat er dann nur so ganz, ganz feine auf der Wandergitarre, weil wir nicht wussten, was er noch mitkriegt. Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, um eins geh bitte rüber, kann man nach einer Minute wieder rein, Mama, ich kann nicht nach Hause gehen. Dann habe ich ihn um 1:30 nach Hause geschickt mit Augenausdruck, weil ich merkte, man kriegte kalte Hände, eiskalte Hände. Da hast du den Sohn nach Hause geschickt? Ja, eben über die Straße rüber. Der Sohn ist übrigens wie alt? Er wird jetzt 30 im März. Und habe gesagt, so mit bedeutendem Augenausdruck, vielleicht brauche ich dich diese noch, ruhe dich ein bisschen aus, ich rufe dich bestimmt in 2 Stunden oder so an. So, und jetzt war ich mit meinem Mann 3/4 Stunde alleine, ganz alleine. Dann habe ich ihm noch ein bisschen aus unserem Leben erzählt und ich weiß nicht, wie viel ihn erreicht hat. Hat er die Augen zu? Nein, immer offen und ganz trübe geworden. Konnte auch gar nicht reagieren mehr. Nein. Aber du hast so ruhig auf ihn eingesprochen. Ja, ganz ruhig. Ich wollte irgendwie den Kontakt nicht abbrechen lassen. Ich habe mit dem Handtuch immer den Kopf getrocknet, weil er geschwitzt hat. Mein Sohn hat das auch laufend gemacht. Ich habe den Kopf gestützt, wenn er wegfiel, mit Kissen, mit Hand und so. Also ich wollte immer ganz nah bei ihm sein. Wie ging es dann weiter? Ja, und jetzt kommt das Bemerkenswerte. Bisschen erzählt und dann, ich habe einfach aufgehört zu erzählen. Und dann habe ich, was ich nie gemacht habe, weil er ja ganz andere Musikrichtung hat, habe ich das Lied Wahre Freundschaft gesungen. Gut. Und dann habe ich aus einer Eingebung heraus, man weiß das ja nicht, habe ich gesungen, Guten Abend, Gute Nacht. Nicht? Morgen früh, wenn Gott will. Also es geht ja Guten Abend, Gute Nacht mit Röslein bedacht, schlüpf unter die Decke. Und als ich gesungen habe, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Da drückt er meine Hand, hat eine Kraft wie mit 30 Jahren, guckt mich nochmal an und atmet nicht mehr. Das ist aber rührend. Was sagst du bitte? Das ist aber rührend, sage ich. Ja, rührend, nicht? Absolut. Ich denke, das muss er gehört haben. Das hat er gehört. Domian. Das ist ja auch ein so schönes Lied. Ja. Das hat er gehört. Stell dir mal vor, du. Er hat dich richtig festgedrückt. Aber wie, ich habe so gestaunt, fast, ich denke, wo kommt diese Kraft her? Denn vorher gar nicht, er hat gar nicht mehr reagiert und Kraft und... Hat er da den Kopf auch noch mal ein bisschen gedreht zu dir hin? Er hat zu mir hergeguckt, aber seine Augen waren schon sehr, sehr trübe. Er hatte strahlende braune Augen und die waren trübe. Ne? Und sofort danach ist er gestorben? Direkt danach. Aber wie schön, dass du das getan hast und dass du die Eingebung gehabt hast, das zu singen. Es ist eine Eingebung, Domian. Man weiß nicht, wo die herkommt. Ich habe dieses Lied als Kind zuletzt gesungen. Und du hattest dir überhaupt keinen Gedanken vorher gemacht, Nein. das zu tun? Nein. Allerdings, was mich gefreut hat, als ich das deiner Schwester erzählte, kriegt sie die Tränen in die Augen und sagt, weißt du, dass wir das als Kind immer gesungen haben? Ich sage, nö, das wusste ich nicht. Seine Schwester gesagt. Und er, ja. Die beiden haben das als Kind oft gesungen und zu hören bekommen von Mama. Von der Mama? Mhm. Das ist ja, dann hat das ja ein noch größeres Gewicht. Ja. Das hat die Mutter früher am Kinderbett gesungen und jetzt hat es die Ehefrau am Sterbebett gesungen. Ja. Wie schön, dass du das gemacht hast. Ja, und ich danke dir auch. Du hast mir viel Kraft gegeben. Du hast gesagt, wenn ich nicht dabei bin, ist die Konstellation mal im Leben und so. Und dann kann ich nun auch nichts dafür, nicht? Und du hast gesagt, du wirst die Kraft haben und ich habe die auch gehabt. Toll. Ich bin insofern, also ich hätte es kaum ausgehalten, wenn ich nicht bei ihm gewesen wäre. Dieses feste Anfassen von ihm, das war sein letztes großes Dankeschön und die letzte große Liebeserklärung. Danke, dass du das sagst. Das glaube ich. Danke. So, und jetzt möchte ich dir bitte noch, ich denke mal, ich habe keine Zeit, darum haspel ich auch. Ich möchte dir noch 2 Dinge erzählen, die mir noch passiert sind. Ja. Denn habe ich meinen Sohn kurz danach über Handy gerufen, komm schnell rüber. Dann habe ich Fenster aufgemacht und habe gesagt, sei leise, sag nichts. Weil ich musste über Handy auch die Pflege anrufen, dass sie ihn unten reinlassen ins Pflegeheim. So, dann haben die das ja nicht mitgekriegt, dass mein Mann gestorben ist. Dann kam mein Sohn rein, ich fing auf den Mund ganz leise Dann waren wir noch eine Stunde alleine dadurch. Nicht? Wir haben gar nichts gesagt. Ja. Wir wollten alleine sein. Dann haben wir Bescheid gesagt. Dann war ich noch so bis 4 Uhr drüben. Und dann habe ich bis 7 Uhr zu Hause gesessen und dann bin ich ins Bett gegangen. Mhm. Und jetzt kommt's. Jetzt lege ich mich ins Bett und sehe auf dem rechten Auge irgendwie, das kann man kaum beschreiben, als wenn mein Auge ein Teleskopfernglas ist, das sich dreimal auszieht. Mhm. Und am Ende sehe ich meine Mutter als junge Frau in einem wehenden weißen Röckchen, irgend so ein eng anliegendes Oberteil, wehende braune Haare am Strand, und sie war früher mit meinem Vater auf Sylt, und sie winkt ganz glücklich. Mhm. Und sie winkt von rechts nach links, nicht kommt zu mir, sondern so ganz fröhlich von rechts. Weißt du, was für ein Lied sie gesungen hat? Meine Mutter hat nicht gesungen. Achso, ich dachte, sie hätte gesungen, ich habe es gerade verstanden. Nein, ich habe nur diese Erscheinung gehabt. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt wird Michael ankommen, sie nimmt ihn auf. Mhm. Domian und ich bin geistesgegenwärtig, ich habe es gesehen. Mhm. Ja, ich glaube ja, dass wenn man, das sind so existenzielle Erlebnisse, wenn man ja. bei dem Sterben eines Menschen, eines geliebten Menschen dabei ja. ist, dass dann Dinge mit einem passieren, die sind mit der Ratio gar nicht erklärbar. Ja, Domian, es ist so. Ja, das ist so. Und das muss man auch sehr respektieren, und das ist für dich ein Erlebnis und eine Wahrheit, die du da erlebt hast. Ja. Ja. Jetzt kommt noch eins. Im nächsten Sonnabend, wo sich das also wiederholt nach einer Woche, war ich sehr unruhig und wollte gegen 23 Uhr ins Bett und ging nicht. Und da habe ich gedacht, warum kannst du nicht? Und dann habe ich gedacht, ach Gott, du willst noch mal erleben, letzte Woche mit Michael, 2.15 Uhr. Du musst noch mal so lange aufbleiben. Mhm. Und habe mir die ganze Bach, was er gerne, Best of Bach reingehört, er und Toccata und sowas. Und war voll bei Michael. 2.15 Uhr, 3 Uhr, ich gehe ins Bett. Und dann kam die zweite Erscheinung, Domian. Ich sehe wieder, ganz plötzlich, ich kann das gar nicht beschreiben, und auch nur auf einem Auge. Es ging auf und ich sah das Weltall vor mir, sehr dunkel allerdings, nicht viel blau. Mhm. Und links, klein in der Ecke, stand der liebe Gott. Mhm. Er hatte ein weißes, altes, faltiges Gewand an. Das Gesicht war so, dass ich nicht behaupten könnte, ich habe Lippen und Nase gesehen, aber es war ein sehr altes Gesicht. Und dir war klar, das ist der liebe Gott? Das war der liebe Gott. Weißblonde Haare bis auf die Schultern. Und dann zündeten im Weltall 3 Feuerwerksraketen. Alle nur in lila. Mhm. Und dann kam die vierte. Und das war eine Sternschnuppe. Und am Ende öffnete sich das All und die Sternschnuppe verglühte. Und mein Mann und ich, wir haben zu unserer Bekanntschaft, ja, guck, ja, Sternschnuppe habe ich ihn genannt. Und wir hatten beim Handy als Stichwort Sternschnuppe. Das ist mir aber erst 2 Tage später, als ich das meinem Sohn erzählte, aufgegangen. Das sind sehr rührende Schilderungen, Angelika. Ach, Domian. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Ich wollte dir das erzählen, ja. damit ich mich beruhigen kann. Ja, mein herzlichstes Beileid. Und danke dir. Nochmal, ich finde das ganz toll, dass du da warst und dass das alles so passiert ist. Das finde ja. ich sehr schön. Ich wünsche sehr dir schön. Und deinem Sohn von Herzen viel Kraft und alles Gute. Danke. Und ich möchte nochmal wieder, bitte, Domian, darf ich noch was sagen? Ich möchte nochmal auf den Palliativverein hinweisen. Mhm. Ich hatte ja vorher gesagt, wie er in Zeit kam, dass ich den in Anspruch nehmen werde. Nun habe ich den in Anspruch genommen, kennengelernt. Und ich kann den nur aufs Äußerste empfehlen. Die das helfen. Unterstreiche ich auch immer und finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Wirklich, lieber Angelika, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, ist in Ordnung, du Mann. Ich danke dir und das musste ich dir erzählen, das damit ich zur Ruhe komme. Finde ich auch sehr, sehr, sehr, sehr schön und sehr richtig. Alles Gute von Herzen. Und ich freue mich, dass du lächelst. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören, Angelika. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist der Hans-Joachim und Hans-Joachim ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hans-Joachim, um was geht's bei dir? Ich möchte nochmal das Thema von gestern aufgreifen. Ja. Ich war Soldat, wurde verstrahlt. Die Bundeswehr wusste davon. Du wurdest verstrahlt? Verstrahlt, ja. Durch was wurdest du verstrahlt bei der Bundeswehr? Man kann das vergleichen mit Röntgenstrahlen. Was hast du denn gemacht? Also ionisierte Strahlung. Ich war Radartechniker. Ah, Radartechniker. Genau. Wie viele Jahre? Oh, ich saß an dem Gerät etwa 8 Jahre. Und von diesen Geräten gehen röntgenähnliche Strahlen aus, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also das war eine alte Röhrentechnologie, die irgendwann Ende der 40er Jahre in Amerika entwickelt wurde. Ja. Und dann bei der Bundeswehr bis weit in die 90er eingesetzt wurde. Ja. Du sagst, du bist verstrahlt worden. Das heißt, du hast eine Erkrankung dadurch bekommen. Welche? Ich habe einen Tumor bekommen, ein Keratom. Also das ist ein Hodentumor. Wurde damals als Hochrisikopatient eingestuft mit 2 Operationen. Als ich, Entschuldigung bitte, da, ich hatte gerade einen Störer auf dem Kopfhörer. Ein Tumor im Kopf, im Gehirn? Nein, ein Hodentumor. Ein Hodentumor, entschuldige. Ja. Ja. Ja. Ja, also es wurde ein Hodentumor festgestellt. Genau. Und du bist dann operiert worden, davon gehe ich aus. Ich bin operiert worden. Ich habe 4 Chemotherapien hinter mir, plus eine Hochdosis-Chemotherapie mit Knochenmarktransplantation. Mhm. Wann ist dieser Tumor entdeckt worden? Wie lange liegt es zurück? Das war 95. Ach, 95 schon. Ja, wie geht das war es also etwa 9 Jahre nach meiner Entlassung. Ja, und wie geht es dir heute? Ja, im Moment geht es mir nicht sehr gut, weil zwischenzeitlich kommen da immer wieder Albträume hoch, die sich grundsätzlich um die Krankheit dreht, meinen damaligen Job. Aber der Krebs ist besiegt, kann man das sagen? Das kann man so sagen, ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Hat die, ich weiß, ich bin nicht so ganz informiert, aber ich habe einiges immer wieder mal gelesen über dieses Thema. Hat die Bundeswehr das eingestanden, dass es da einen Zusammenhang gibt, oder streitet man das ab? Ich bin einer der Glücklichen, bei denen sie das eingestanden haben. Ah ja. Wobei man da natürlich auch etwas getrickst hat seitens der Bundeswehr. Also ich war zunächst auf 90% wehrdienstbeschädigt eingestuft. Und nach 5 Jahren hat man das schnell nach unter 20% gedrückt, damit man ja keine Rente bezahlen muss. Das heißt, du kriegst heute keine Rente? Nein. Obwohl die Bundeswehr sagt, da gibt es einen Zusammenhang? Ja, genau. Und es gibt nicht nur einen Zusammenhang, sondern die Bundeswehr gibt zu, dass diese Strahlen ursächlich sind, dass sie das ausgelöst haben, die Erkrankung. Die Bundeswehr gibt es zu, sonst hätten sie ja das... Wie, und da gibt es keine Entschädigung, keine Rente? Nein, da gibt es nicht. Weil ist das denn rechtens? Ja. Du hast alles versucht. Ich bin immer noch dran. Also ich habe in unserem Verein haben wir Leute, die prozessieren schon seit 20 Jahren. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Leute, die in dieser Art betroffen sind. Genau, also wir sind etwa 4.000. 4.000 Männer sind das? 4.000 Männer, ja. 4.000 Menschen. 4.000 Menschen haben die, haben die Vermutung, dass sie durch eine Verstrahlung bei der Bundeswehr in eine Krebserkrankung gekommen sind. Richtig. Das ist ja eine wahnsinnige Zahl. Das ist eine wahnsinnige Zahl und wir wissen auch, dass Kinder davon betroffen sind. Inwiefern Kinder? Ah, durch diese genetischen Veränderungen haben die Väter das mitvererbt. Ach so, verstehe. Ja, und es gab in den 60er Jahren, glaube ich, in der Nähe von Augsburg gab es 2 Kinder, die mit Missbildungen auf die Welt kamen. Und die Ärzte sagten damals, sie haben noch nie solche Missbildungen gesehen. Und als man dann danach etwas geforscht hat, hat man festgestellt, dass beide Väter Radartechniker waren. Mhm. Sind diese Kinder gestorben? Nein, die leben noch. Mit schweren Behinderungen. Was für Missbildungen haben diese Kinder? Das weiß ich nicht ganz genau, weil ich die selber noch nie persönlich getroffen habe. Aber auf jeden Fall schwere Missbildungen. Schwere Missbildungen. Von diesen 4.000 Männern, wie viel sind anerkannt von der Bundeswehr? Also ich denke, noch nicht mal 10%. Nicht mal 10%? Ja. Es laufen Prozesse. Du bist auch immer noch am Prozessieren? Ich habe im Moment meinen Prozess ruhen lassen, aber ich nehme das wieder auf. Das heißt, das begleitet dich wirklich, jetzt kann man sagen, fast ein halbes Leben, ein Viertelleben schon. Richtig, ja. Einmal die Erkrankung, was ja schon alles schlimm genug ist, und dann, dass man dabei ist durch das Prozessieren. Das ist ja auch eine Belastung, ist ja auch eine permanente Belastung. Man möchte ja irgendwann auch mal abschließen und sagen, jetzt habe ich mein Recht und mir steht so eine kleine Rente oder eine große Rente zu und dann wäre es gut. Genau. Was könntest du denn, wenn es richtig gut läuft, was könntest du denn bekommen an Rente? Ich habe keine Ahnung, vielleicht 1.000 Euro. Mhm. Ja. Also wir haben 2009 versucht, für die Witwen was rauszuholen. Das wollte ich gerade ansprechen, ja. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Witwen, sagst du. Das heißt, genau. Es gibt auch Männer, die schon verstorben sind aufgrund dieser Verträge. Viele, ja. Mhm. Weißt du eigentlich, ob die Bundeswehr heute immer noch mit Geräten arbeitet, von denen eine solche Gefahr ausgeht? Ja, natürlich sicher. Also bei den Radargeräten kann man davon ausgehen, dass eine gewisse Gefahr ausgeht. Auch bei der modernen Generation jetzt? Auch bei der modernen Generation. Wobei man jetzt da natürlich hingeht und schirmt das alles dementsprechend ab. Genau, dass da nichts mehr passieren kann. Genau, eigentlich muss man doch durch euch, durch die vielen Krankheitsfälle vorgewarnt sein, dass so etwas nicht wieder passiert. Naja, die Bundeswehr reagiert nur sehr träge darauf. Mhm. Also 76 sind zwei Marinesoldaten direkt auf dem Schiff bei ihrer Arbeit an solchen Geräten gestorben. Mhm. Und direkt auf dem Schiff sogar? Direkt auf dem Schiff, ja. Also da waren die Strahlenschleudern, das waren überhaupt diese Strahlenschleudern. An was stirbt man denn dann so schnell? Durch die hohe Strahlung. Da kann man dann sofort, also ohne eine komplizierte Erkrankung zu bekommen, kann man sofort sterben. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Gott sei Dank ist deine Krebserkrankung geheilt. Aber du bist seelisch sehr angeschlagen. Ich bin seelisch sehr angeschlagen dadurch, ja. Bist du früher Workaholik. Mhm. Ich musste immer was tun und alles. Und jetzt Schlafstörungen habe ich seit der Zeit kannst du immer gehabt, nur die haben sich jetzt enorm verstärkt. Kannst du erklären, warum du seelisch so angeschlagen bist? Ich habe ständig Albträume. Albtraum aufgrund der Krebserkrankung? Aufgrund der Krebserkrankung, genau. Oder glaubst du, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen seelischer Erkrankung und Strahlen? Das kann mit Sicherheit nicht beweisen. Das weiß man nicht, aber der Schock ist natürlich diese Krebserkrankung gewesen. Ja, logisch. Du bist ja erst 53 und hast nun schon viele Jahre nicht gearbeitet mehr. Doch, ich habe eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Ach so. Ja. Und auch weiter bei der Bundeswehr? Nein, Gottes Willen. Ja. Also ich kann heute nur jedem empfehlen, sich das hier kundig zu machen, bevor er zur Bundeswehr geht. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn was passiert, sind die Leute meistens auf sich selbst angewiesen. Interessant, das ist schon starker Tobak, was du hier erzählst. Ich fände es interessant. Sage ich jetzt mal hier so in die Kamera und das Mikrofon, wenn uns vielleicht heute oder morgen auch jemand von Seiten der Bundeswehr mal anrufen könnte und mal die Sichtweise uns erklärt, wie das da gesehen wird. Was machst du denn jetzt beruflich? Ich bin Informatiker, aber zurzeit gar nicht schön. Also kann man sagen, dass dich diese Arbeit letztendlich so gebrochen hat? Total. Mhm. Also die hat mich total niedergemacht. Bist du in psychiatrischer Behandlung zurzeit? Ich habe in psychologischer und psychiatrischer Behandlung. Also Hans-Joachim, das fand ich sehr interessant. Das habe ich so in den Ausmaßen, muss ich ehrlich sagen, nicht gewusst. Es ist sehr heftig. Also wir haben, wir veranstalten von unserem Verein aus ja immer mal wieder so Informationsveranstaltungen. Ich hatte da sehr interessante Gespräche mit jungen ehemaligen Soldaten, mhm. auch Soldaten, die halt irgendwo im Ausland eingesetzt waren. Mhm. Ich hatte vor 2 Jahren einen kennengelernt, der war damals vor Somalia. Also es gibt eine ganze Menge Fälle, höre ich schon. Auf einem Schiff, ja. Ja. Der ist dermaßen schwer angeschlagen, der schreckt nachts auf, der sitzt sich in eine Ecke rein, der kann nur noch schlafen, wenn er irgendwelche Geräusche hat. Ja, ja. Also, Hans-Joachim, ich danke dir zunächst für den Anruf. Ich wünsche dir natürlich auch nur das Beste und beste Genesung, dass du wieder richtig auf die Beine kommst. Dankeschön. Und grundsätzlich natürlich alles Gute. Und sag's nochmal so hier, würd gerne mit jemandem von der Bundeswehr mal reden, wie man das von der Seite aussieht. Hans-Joachim, alles Gute. Ich wünsche dir viel Glück, dass dir die Wahrheit gesprochen wird. Ja, dann haben wir, ja. Gucken wir mal. Lieber Hans-Joachim. Wir kennen das Spiel. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Dani. Und Dani ist 25. Guten Morgen, Dani. Ich habe nicht richtig gedrückt, ich war schuld. Dani, 25. Guten Morgen, hallo. Dani. Ja, hallo, Dani. Hallo. So, über was reden wir? Über eine ungeplante Schwangerschaft. Und du bist die Betroffene? Ich bin die Betroffene, genau. Und das ist die dritte Schwangerschaft, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin. Wo du dir nicht so sicher bist? Ja, ich habe es heute Morgen beim Frauenarzt erfahren. Ja. Und ich bin jetzt seit kurzem erst mit meinem Partner zusammen, seit einem halben Jahr. Mhm. Ich habe auch schon 2 Kinder, 2 Töchter. Ja, wie alt sind deine Töchter? Die älteste ist 6 und die jüngste ist jetzt gerade 4 geworden. Ja. Und warum habt ihr nicht ordentlich verhütet? Also ich habe die Pille genommen. Mhm. Und ich gehe mal von aus, dass es also trotz Pilleweise, ich habe auch immer drauf aufgepasst, auf alles eigentlich. Mhm. Und das Vertrauen war auch so weit da. Aber mein Partner ist halt an den Standpunkt, wir hatten das mal irgendwann angesprochen, er möchte kein Kind. Mhm. Und ich bin bei beiden Kindern auch alleine gelassen worden, nachdem erfahren wurde bei den Männern, dass ich schwanger war. Ach, die beiden Mädchen sind von verschiedenen Männern. Genau. Ja. Und der jetzige Freund sagt, gerne Sex, gerne auch Sex ohne Gummi, aber keine Kinder. Genau, und er mag zwar meine Töchter, die ihn auch, mhm. aber er selber möchte kein eigenes Kind haben. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist auch 25. Begründet er das irgendwie? Also er sagt, er könnte das jetzt nicht, weil er jetzt wieder eine Ausbildung anfängt. Und er sagte, wegen dem Geld, das ist das Finanzielle halt. Und ich verstehe es irgendwo, verstehe ich ihn schon. Du hast es ihm noch nicht gesagt. Ich habe es ihm noch nicht gesagt. Ich habe es heute erfahren und unser Telefonat habe ich auch ziemlich kurz gehalten heute. Ihr telefoniert täglich, wenn ihr euch nicht seht? Wir telefonieren täglich, genau. Wir haben eine Fernbeziehung und er will in 2 Monaten auch zu mir ziehen. Achso, wie weit wohnt er von dir entfernt im Moment? Also er wohnt im Moment, glaube ich, 300 Kilometer entfernt. Er wohnt in Magdeburg und ich wohne halt in Niedersachsen. Ja, ja. Jetzt hast du eine Situation. Genau, wo ich mir ziemlich unsicher bin. Also ob ich das Kind jetzt behalten soll oder nicht. Also ich bin da richtig. Was war denn heute bei dem Frauenarzt so dass die ersten Gefühle, die so hoch in dir kamen? Also es war ein richtiger Schock. Ich habe mich schon gewundert, ich bin jetzt über einen Monat überfällig gewesen, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich mal zum Frauenarzt, weil es kann ja eigentlich gar nicht angehen. Mhm. Und dann sagte er, ja, ich sehe halt eine junge Schwangerschaft und ich dachte nur nein und musste dann auch total heulen. Wie erklärt denn eigentlich der Frauenarzt das, wenn du sagst, es ist alles ganz normal gelaufen, du hast ganz normal die Pille genommen, wieso kann man dann schwanger werden? Also er hat gesagt, das ist nicht immer das, wie erkläre ich das? Er hat gesagt, das kann zu 90% ist die Pille halt sicher, aber man sollte trotzdem immer noch zusätzlich verhüten. Und er hat mich halt gefragt, ob ich mal in der Zeit bei der Einnahme der Pille halt Durchfall hatte oder Erbrechen oder Sonstiges. Und oder ob ich irgendein Medikament vielleicht genommen habe in der Zeit. Hast du? Trifft irgendwas zu? Also gar nicht. Also mit Übelkeit und Erbrechen war auch nicht so in der Zeit, wo ich die Pille eingenommen ja, hatte. Ja. Und das ist halt das, was mir auch Sorgen macht, wo ich dann denke, hallo, wozu habe ich denn die Pille genommen? Und du nimmst auch keinen Durchfall, hattest du, und naja, also man hört es ja immer wieder, Vorsicht ist geboten, doppelt hält besser, alte Regel. Ja, das stimmt. Jetzt sind ja einige Stunden vergangen, seitdem du bei dem Arzt warst. Überwiegt eigentlich das Gefühl, Mensch, ich kann nicht jetzt noch ein Kind haben? Oder gab es auch mal so ein Hauch Freude? Also Freude gab es auch schon bei mir so. Weil ich bin halt, also ich wollte immer so, 4 Kinder wollte ich haben schon. Ach so, das war schon der Wunsch. Ja, aber das Problem ist halt bei mir die verschiedenen Väter und dann mein Freund, und ich wollte ihn ja auch nicht so, sage ich mal, er denkt dann bestimmt, ich habe ihn hintergangen oder so. Und also 4 Kinder gerne, aber in anderen Konstellationen, ne? Mit anderen Voraussetzungen. Genau, ich dachte halt, wenn alles super läuft, dass meine super Beziehung da ist. Was glaubst du denn, wie der reagiert, wenn du es ihm jetzt sagst? Also er ist eigentlich sehr liebevoll, weil ich kann mit ihm über alles sprechen, sehr vertrauensvoll. Mhm. Ich denke mal, er wird genauso geschockt sein wie ich, und er kommt auch in 2 Wochen wieder runter. Und ja. Ein bisschen Bedenkzeit habe ich ja auch noch. Ja. Ja, natürlich musst du es ihm bald sagen. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn du das 2 Wochen aushältst, das kann man natürlich auch am Telefon besprechen. Persönlich ist es natürlich immer besser, klar. Aber es ist schon gut, wenn er informiert ist. Ja, bei mir ist das Problem, ich kann eigentlich nicht lange was vor ihm verheimlichen, weil er merkt es auch schon an meiner Telefonstimme, wenn irgendwas. Ja, genau. Ja, Dani, das ist natürlich für mich absolut unmöglich, dir zu sagen ja oder nein. Das weiß ich nicht. Das ist so eine intime und persönliche Entscheidung. Ich kann in dem Fall immer nur sagen, dass man so intensiv wie möglich nachdenken soll, dass man sich ausführlichst beraten soll. Denn es ist ja eine weitreichende Entscheidung, was immer man auch tut. Das ist keine Entscheidung, die man schnell vergisst. Wie auch immer. Was auch immer man macht. Ja, das ist es. Also ich habe Angst zum Beispiel, dass mein Freund dann sagt, ich habe da gar keine Lust drauf und sagt, es ist zu Ende. Naja, alles so Sachen. Deswegen musst du erstmal mit ihm reden. Dann musst du zu einer Beratungsstelle mal gehen. Dann musst du vielleicht auch mit Freundinnen reden. Ja, also mit meiner besten Freundin will ich das auch besprechen. Aber heute musste ich das erstmal so allgemein sacken lassen für mich. Verstehe. Naja. Ich möchte mal gerne, dass du vielleicht auch noch ausführlicher mit meiner Psychologin sprichst, die im Hintergrund zugehört hat. Ja. Kann ja auch nicht schaden. Jedes Gespräch ist gut in der Situation. Ich würde mich über jeden Tipp oder Ratschlag oder genau. Freuen. Genau, die dich auch noch mit Informationen versorgen kann, und alles kann nützlich sein. Ja. Dann sage ich mal so, Dani, du legst auf und wirst von Heide zurückgerufen, und alles weitere könnt ihr beiden Frauen dann im Hintergrund besprechen. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Und es geht weiter mit Jörg. Und Jörg ist 46. Guten Morgen, Jörg. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Jörg. Hallo, das freut mich, dass ich jetzt so schnell noch drankomme. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Super. Es geht bei mir um das Thema Liebe. Ja. Und zwar habe ich einer Frau, ich habe einen bitterbösen und dummen, schweren Fehler gemacht. Ich habe einer Frau gesagt, wie mir meiner Lebenspartnerin, dass ich sie nicht mehr liebe, vor gut einem Jahr. Und sie ist jetzt ausgezogen am 1. Februar 2010. Wie lange wart ihr vorher zusammen? 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Und du hast voriges Jahr zu ihr gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Richtig. Und habt euch ein Jahr noch rumgequält. Ja, sie ist ausgezogen. Ne? Am 1. Februar 2009. Ich liebe sie ja noch. Achso, ich dachte, sie wäre jetzt erst ausgezogen. Nein. Achso, verstehe. 1. Februar, sie ist jetzt ein Jahr ausgezogen. Ja, ich verstehe jetzt. Und das ganze 2010 ging es mir natürlich tierisch dreckig, ganz schlecht. Hab 15 Kilo abgenommen, kaum was gegessen, hat alles runtergelitten, meine Freunde, mein Geschäft und alles. Ne? Und ich wäre da fast am Rad gedreht. Ja. Und sie ist jetzt böse im Internet unterwegs, hat da alle Portale gezogen, die ganzen Flirtportale und Kennenlernportale, was es da alles gibt, ne? Und das ist so. Woher weißt du das? Das habe ich nachgeguckt. Das kann man ja nachgucken, ne? Wenn man ihren Namen googelt, dann kriegt man ja einiges, ne? Und sie ist da so ein kleines bisschen naiv dann auch, ne? Und hat da sämtliche hat sich da fotografieren lassen und das ist dann so ihre Bestätigung gewesen, sich da irgendwie auch Bestätigung zu holen, dass sie doch eine tolle Frau ist und so weiter. Ihr habt gar keinen Kontakt miteinander mehr? Nein, ganz wenig nur noch. Sie war in der ersten Januarwoche hier und hat noch ihre letzten Sachen hier abgeholt. Da hatte ich sie drum gebeten, weil mir das emotional so rangeht. Und das wäre dann fast eskaliert es war ein 2,5-stündiges Streitgespräch. Und sie ist wirklich nur noch auf ihrer Schiene da unterwegs, ne? Und sie lässt sich auf die Beziehung auch gar nicht mehr ein. Sie will es nicht mehr, was ich ihr aber auch nicht abnehme. Und jeder, der sie auch aus unserem engeren Freundes- und Bekanntenkreis kennt, das ist nicht sie, was sie jetzt ist. Na gut, aber nochmal zurück. Wir blättern nochmal ein Jahr zurück. Du hast nach 9 Jahren zu ihr gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Richtig. Ich will dich nicht mehr, heißt das im Klartext. Richtig. Daraufhin... gab es da schon große Diskussionen oder hat sie sehr schnell gehandelt und ist ausgezogen? Nein, sie ist ausgezogen. Ich habe ihr das zweimal gesagt. Ich habe ihr das 2008 gesagt. Ach, auch schon? Ja. Auch schon. Warum hast du das denn gesagt? Weil sie mich, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, sie hat mich mit ihrer Liebe, wenn man zu sehr geliebt wird und man wird erdrückt, Also man könnte salopp auch sagen, sie ist ja wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Ja. Ja. Und dann, aber dann hat sie hat dann nicht geklammert, sondern ist dann wirklich, also nachdem du das zweite Mal gesagt hast, ist sie gegangen. Ja. Hast du denn erklärt, hast du ihr das erklärt, dass sie so überwältigend dich überschüttet? Nein, das wollte ich ihr alles erklären, aber das ist beim zweiten Mal, da ist sie hier fast zusammengebrochen. Und ja, dann hat sie gesagt, ja, nach dem zweiten Mal, ja, konsequent, hätte ich genauso gemacht. Ne? Wann hast du denn gemerkt, dass sich dein Gefühl wieder verändert? Das habe ich, wo ich 3 Monate alleine gelebt habe, da habe ich das gemerkt. So, und heute würdest du dein Gefühl zu ihr wie konkret beschreiben? Ja, ich liebe die Frau noch, die liegt mir noch sehr am Herzen. So wie früher? Natürlich. Mhm. Ne? Und du unterstellst dir, dass sie nicht sie ist, wie sie im Moment ist? Das ist natürlich immer so, dass es so vielleicht auch die Projektion dessen, der jemand wieder zurückhaben will. Ja. Vielleicht hat die sich ja wirklich jetzt verändert. Du erkennst sie nur nicht wieder. Ja, das ist, glaube ich, eher nicht, weil ich habe da mit einer Psychologin schon mal gesprochen drüber, weil Frauen ticken da so ein bisschen anders. Aber warum kommt sie denn nicht dann zurück zu dir? Das weiß ich nicht. Also ihr habt ja gestritten jetzt. Ja. Es ist eskaliert. Ja. Wie hat sie sich denn da geäußert? Es kam auf unsere Beziehung die ganzen Jahre und es waren immer nur Vorwürfe ihrerseits. Ne? Ich habe sie gebeten, ich habe ihr im Sommer, im Frühjahr, im Herbst, ich habe ihr Briefe geschrieben, 14 Seiten langen Brief geschrieben, alles versucht. Ich habe alles gemacht und getan, Domian. Ich bin nachts in ihre Wohnung gefahren. Sie wohnt jetzt nur 3-4 Kilometer weiter. 50, 60, 70 Mal, ich wäre bald durchgedreht, ne? Und keine Chance. Ja, aber das sagt mir, wenn du das so massiv versucht hast, sie wiederzukriegen, dann sagt mir das, egal ob die nur anders ist als früher oder wie auch immer, dass sie zumindest keinen Bock mehr auf dich hat. Ja. Was soll das denn anders bedeuten, wenn jemand, du kannst ja doch nicht ständig unterstellen, im Grunde genommen will sie, aber sie ist jetzt anders, so alles Quatsch, eine erwachsene Frau. Wenn die zu dir zurückkommen würde wollen, wäre sie wieder da. Ja, wenn du 60, 70 Mal dahin gefahren bist und die lässt dich abblitzen und bei dem Gespräch, was ihr jetzt geführt... Ja, ich bin nachts um ihre Wohnung gefahren. Du hast ja Briefe geschrieben und was nicht alles gemacht. Ja. Und dann trifft man sich immer und dann wirft sie dir auch 1000 Sachen vor und es ist schlechte Stimmung. Dann musst du es vielleicht auch kapieren. Vielleicht fehlt dir einfach jemand, der dir zu Füßen liegt ständig und alles für dich macht. Auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Aber die hat ja wahrscheinlich, wenn du sagst, die hat mich zu sehr geliebt, dann hat die ja, die war dir sehr zu Diensten, kann man dann sagen. Nein, das ist eigentlich eine sie wollte zu viel, ja? Ne? Mhm. Sie hat so geklammert, dass ich wirklich keine Luft mehr gekriegt habe. Ist es einfach jetzt die Leere, die entstanden ist, dass du jetzt plötzlich da ganz alleine stehst und das auch nicht möchtest? das glaube ich nicht. Das ist jetzt auch müßig, das zu interpretieren, ja. Aber was man, glaube ich, wirklich klar sagen kann, was ich klar sagen kann, als komplett außenstehender Mensch, was du mir erzählt hast, dass die nicht an dir interessiert ist, was da nur auch immer im Hintergrund los ist. Ich möchte dich aber jetzt nicht so schnell abbügeln, weil die Sendung vorbei ist, sondern schlage dir vor, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ja. Das machen wir so, lieber Jörg. Ja, okay. Dann bis gleich. Tschüss. Dankeschön, ja? Ja. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik, Nami Strack. Und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann auch wieder mit einer freien Themensendung. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.